blauen Morgen machen sich viele Menschen Sorgen. Ob das, was sie machen, auch das ist, was man erwartet. Ihre Gedanken lassen sie wie Luftballons in die Heliosphäre steigen. Die Sonne verbrennt sie, doch sie ändern nichts. Sie machen weiter und es ändert sich nichts. Alte Helden, die gibt es nicht mehr und die Sonne versinkt. Man sieht ihren Umriss noch weit hinter dem Meer. Und alte Helden und ihre Taten fehlen ihr sehr. Und dann fällt ein Vorhang, lässt ein Geräusch von sich erklingen. Und es fällt der Regen, lässt ein Geräusch von sich erklingen. Und es fallen alle Regeln, lassen kein Geräusch erklingen. Ich bin ein Kämpfer für die Freiheit, ein Kämpfer für die Welt. Ich bin ein Kämpfer für die Freiheit, laufe schneller als das Licht. Lege meine Gegner nieder und ihr merkt es nicht. Alles, was die Menschen merken, ist, dass sich etwas ändert. Doch wer es ändert, weiß sie nicht. Viele Wunder brachte die Evolution, viele Wunden die Unterdrückung. Wir befreien uns von der Absolution und stellen unser Ultimatum. Es fällt ein Blatt im Wind und hier stehen wir und keinen interessiert es. Wir haben Angst vor der Wirklichkeit und ich bin nur für dich da. Die Liebe lässt mich allein, wir sind am Abgrund allein. Stehen hier allein und kämpfen für Vergänglichkeit. Ich bin ein Kämpfer für die Freiheit, ich bin ein Kämpfer für die Welt. Ich bin ein Kämpfer für die Freiheit, mach schneller als das Licht. Lege meine Gegner nieder und ihr merkt es nicht. Alles, was die Menschheit merkt, ist, dass sich etwas ändert. Und wer es ändert, weiß sie nicht. Es ändert sich alles und nichts bleibt bestehen. Es ändert sich doch und wir bleiben nicht stehen. Die Welt spricht ein Gebet und der Himmel öffnet sich. Das Gebet verstummt, weil es immer verstummt. Und die Freiheit trägt zu allem, jedem auf der Welt. Und man sieht, sie fallen in eure Hände. Ein jeder hält ein Stück von mir. Ihr seid nun sicher hier. Dies ist das Wunder der Freiheit. Wir werden sie nun sehen. Das Wunder der Freiheit. Nun bleibt sie bestehen.